Übung 11a. Hören Sie den Dialog. Wer sagt was? Kreuzen Sie an. Du siehst ja so traurig aus. Was ist denn los? Ich habe Probleme in der Schule. Mit der Mathematik? Nein, in Deutsch. Bereitest du dich denn gut vor? Das schon, aber in der Stunde kann ich mich nicht konzentrieren. Deshalb melde ich mich selten. Sitze einfach da und schweige. Was sagt denn deine Lehrerin dazu? Ärgert sie sich? Im Gegenteil. Sie freut sich, wenn ich ihre Fragen beantworte. Vielleicht kannst du mal mit Alexander sprechen. Aber er regt sich immer so auf und außerdem interessiert er sich jetzt nur für seine Deutschlandreise. Das ist doch klar. Aber er findet schon noch Zeit für dich. Wir besprechen alles am Abend. Ja, einverstanden.